Die führenden Kader der Partei und des Staates wie Kim Jong-nam, Park Bong-ju und Choi Ryong-hae feierten am 1. Mai gemeinsam mit den Werktätigen des ganzen Landes den 1. Mai, das internationale Fest. Sie besuchten das Vereinigte Elektrolokomotivenwerk Kim Jong-tae, die Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk, die Staatliche Akademie der Wissenschaften, den Bauplatz für Viehzuchtbasis im Gebiet Seppo, das Vereinigte Jugendkohlenbergwerk im Gebiet Suncheon, den genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Unhung des Kreises Taechon und weitere, wo sie den werktätigen Bauern und Intellektuellen zum Festtag gratulierten. Sie legten an Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihren Sonnenporträts und Mosaikwandgemälden, Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Die leitenden Mitarbeiter der Partei und des Staates und die aus allen Gebieten ermutigten beim Treffen die Aktivisten. Sie machten gemeinsam mit den Werktätigen vielfältige Sport- und Vergnügungsspiele und sahen sich künstlerische Darbietungen an.